Wir gehen auf die Straße für mehr Mitbestimmungsrecht. Wir wollen mitentscheiden in den Schulen und in den Hochschulen. Wir sind in der Lage zu artikulieren, was unsere Wünsche sind, was unsere Forderungen sind, was wir lernen möchten. Und das möchten wir auf die Entscheidungsebenen tragen und auch deutlich machen, dass wir in der Lage sind, auf einer Augenhöhe zu kommunizieren. Geld für Bildung statt für Banken. So lautet das Motto der bundesweiten Proteste, die in dieser Woche quer über die Bundesrepublik verteilt stattfinden. Die Commerzbank kriegt Geld und das Geld, was uns für die Bildung zusteht, das nimmt man uns weg, beziehungsweise von uns will man noch Geld haben. Meint Chris. Er ist 24 Jahre alt, studiert im vierten Semester Sozialökonomie an der Universität Hamburg. Auch Cosima, Schülerin, 15 Jahre, hat ihre Meinung dazu. Ich finde persönlich, dass zum Beispiel die bei den Banken, die kriegen wirklich so viel Geld, die Manager, und ich verstehe es einfach nicht. Auch zum Beispiel Fußballer, die verdienen ein Heidengeld und die spielen auch wirklich dann nur Fußball. Also ich finde, da könnte man gerne mal ein bisschen Geld an die Bildung abgeben. Kaum gesagt, schon meldet sich der erste Fußballprofi zu Wort, Christoph Metzelder. In Zeiten von staatlichen Rettungsplänen für Banken und andere Unternehmen dürfe man die Bildung nicht aus den Augen verlieren, so der 28-jährige Spieler von Real Madrid gestern bei einer Rede in der Berliner Humboldt-Universität. Doch die hört wohl niemand der rund 240.000 jungen Demonstranten, die am Mittwoch auf dem Höhepunkt der Aktionswoche in mehr als 80 Städten auf die Straße gehen. Der Unmut ist groß. In Mainz stürmen und verwüsten Demonstranten den rheinland-pfälzischen Landtag. In Bielefeld wird der Straßenverkehr durch eine Blockade des Straßenbahndepots lahmgelegt. Doch der Großteil der Demonstrationen bleibt ohne Zwischenfälle. Nicht nur Schüler und Studenten sind dabei, auch deren Lehrer und Professoren. Einer davon, Rolf Schulmeister. Wir fordern mehr Geld für Bildung, mehr Personal in der Bildung, eine bessere Infrastruktur für die Universitäten. Und wir fordern eine zweite Bologna-Reform. Bologna-Reform, das bedeutet vereinfacht gesagt die Umstellung des Studiensystems auf Bachelor- und Masterabschlüsse zur Vereinheitlichung eines europäischen Hochschulraumes. Kaum ein Land hat die Neuerung so starr umgesetzt wie Deutschland. Die neuen kürzeren Bachelor-Studiengänge werden oft vollgestopft mit den Inhalten alter Magister- oder Diplom-Studiengänge, so die Kritik. Die Folge? Die Abbrecherquoten sind hoch, für Auslandsaufenthalte oder Nebenjobs der Studenten bleibt wenig Zeit. Viele Gründe, auf die Straße zu gehen. Bundesbildungsministerin Annette Schavan sieht das anders, sie sagt im Deutschlandfunk. Wer streikt, muss auch Fakten zur Kenntnis nehmen. Die Proteste sind, was die Ziele angeht, zum Teil gestrig. Denn wer sagt, wir müssen Bachelor- und Masterstudiengänge wieder abschaffen, der nimmt nicht zur Kenntnis, dass Deutschland Teil des europäischen Bildungsraumes ist, dass der Bologna-Prozess alternativlos ist. Doch das lassen die Demonstranten nicht gelten. Bis Ende der Woche wird das Feuer der Demonstrationen nicht ausgehen. Bundesweit sind weitere Aktionen geplant. Symbolisch werden Schüler und Studenten Banküberfälle auf Filialen ausüben, schwarz gekleidet in einem Trauerzug die Bildung zu Grabe tragen oder, wie am Mittag in Hamburg, auf der Krachparade anlässlich des Tags des zivilen Ungehorsams durch die Hansestadt ziehen. Diese Aktion dürften auch die Kultusminister, die sich ab heute in Berlin zu ihrer Konferenz treffen, interessieren. Vor den Beratungen des Plenums werden Gespräche mit den Lehrerorganisationen stattfinden, heißt es, unter anderem über die Einstellung und Ausbildung von Lehrern in den Ländern. Ob der Ton aufgrund des Bildungsstreiks schärfer wird? Am Freitag, wenn die Kultusministerkonferenz endet, wird man mehr wissen.